für Israel. So hat einst Deutschlands berühmtester Jude, Walter Rathenau, in seiner Jugend warnend seinen Rassegenossen zugerufen. Später hat er selbst die Schrift aus dem Buchhandel zurückgezogen und hat der eigenen Warnung so wenig geachtet, dass er, der Jude, Bismarcks Ministerstuhl erklomm, um nach wenigen Monaten von ihm herabzustürzen. Die Juden haben das ernste Höre Israel seines Todes nicht hören wollen. Sie haben es nicht hören wollen, als im Inneren Deutschlands der Nationalsozialismus aufstieg. Sie spotteten und glaubten sich in der Sicherheit der Macht, bis im Jahr 1933 ein gewaltiger Wille ihre Macht in Deutschland zerbrach.